gesperrt. Deutschlandfunk, Studiozeit. Unser Dienstag-Hörspiel ist eine turbulente Komödie aus dem Wilden Osten, geschrieben von den Brüdern Presnyakov, die inzwischen die europäischen Bühnen erobert haben. Für ihr Drama Terrorismus erhielten sie zum Beispiel den Europäischen Autorenpreis. Der Schauplatz des Einaktes ist ein Grenzpunkt zwischen Europa und Asien, da, wo Sibirien anfängt. Die Autoren spielen provokant und ironisch mit unseren westeuropäischen Vorstellungen vom rückständigen Russland, seinen ewig betrunkenen und durchaus auch kriminellen Bewohnern. Ну, подойди сюда, сейчас морду дам, сука. Идите нахуй все вместе. Пошел вон. Да ёб твою мать, ты шо? Europa, Asien. Europa, Asia. Hörspiel von Wladimir und Oleg Presnyakov. Radiospektakel Wladimira i Olega Presnyakovych. Übersetzung aus dem Russischen Werner Buß und Leonid Tumasow. Eine Landstraße. Lichtes Wiesengrün. Finsterer Wald. Mitten auf der Wiese eine Grenzsäule. Ein bedeutungsvoller Steinobelisk, der einem Elefantenfuß ähnelt oder einer Atomrakete, je nach dem Standpunkt des Betrachters. Am Straßenrand eine kümmerliche Birke, wie ein dünnes, splitternacktes Mädchen, das darauf wartet, mitgenommen zu werden, irgendwohin, in ein besseres Leben. Daneben ein altes Auto, sowjetischer Bauart, Marke Lada. Übersät mit Tannenzapfen. Vielleicht sind es aber auch alte Batterien, abgesägte Gewehrläufe oder vergessene Übungshandgranaten der ruhmreichen Roten Armee. Egal. Wir befinden uns am Ende von Welt, Himmeln, Winden und Wassern. Kurz und treffend gesagt, an der Grenze zwischen Europa und Asien. Und jetzt Brillen auf. Denn da sind sie. Sie tragen Berufskleidung, damit man sie schon 50 Meter gegen den Wind als Hochzeitsgesellschaft erkennt. Wollen wir denn kein Trinken, oder? Herrschaften, Mama? Bräutigam, Braut, Zeuge, Zeugin. Und Mutter von Braut oder Bräutigam, je nachdem. Sie stehen um einen Chevy herum. Chevy nennen sie übrigens jedes Westauto, das sie nicht kennen. Der Chevy setzt seine Fahrt fort und die fünf brüllen ihm ihre tiefe Dankbarkeit hinterher. Danke, Meister, danke. Die Mutter von Braut oder Bräutigam ist schon am frühen Morgen auf die weltbekannte russische Art besoffen. Friede deiner Asche! Was soll das, du Knalltüte, der kann dich noch hören. Gleich legt er den Rückwärtsgang ein, fährt uns zu Brei und bessert damit die Straße aus. Arschgeige, lausige 20 Rubel. Trotzdem sackt der Bräutigam die Beute ein. Ach, übrigens, dieser Mann hat eben noch schicksalsergeben in seinem Rollstuhl gehangen. Jetzt aber, im Kondensstreifen des sich entfernenden Chevys, springt er auf und führt in aufrichtiger Empörung einen eurasischen Volkstanz auf. 20 Rubel? Wo sind wir hingekommen? Einen vom Schicksal gebeutelten Behinderten nur 20 Rubel vor die Füße werfen und noch dazu für seine Hochzeit. Gib ihm beim nächsten Mal mehr von dem billigen Fusel. Man muss sie einfach mehr abfüllen. Die Mutter schlurft wortlos ins Dickicht, wo mehrere Plastikflaschen mit verklortem Leitungswasser und ein Kanister mit Brennspiritus bereitstehen. Etwas Brennspiritus in eine leere Wodkaflasche, Chlorwasser dazu. Das Ganze ergibt den Willkommenstrunk für die nächsten Gäste. Für den eigenen und ihrer Kollegen Bedarf ist selbstverständlich auch ein kleiner, aber ausreichender Vorrat reinen Wodkas der Marke Stolichnaya vor Ort. Seid ihr alle verrückt? Diese blöde Kuh lässt uns noch hochgehen. Habt ihr denn nicht gehört, was sie eben abgelassen hat? Na und? Und was war gestern? Gestern? Zu dem Typen im Jeep. Meinst du dem Niva? Genau den, der mir 100 Rubel gibt, mir gratuliert und die zischt ihm zu. Noch ein von der Sorte und die Braut gehört dir. Nimm sie mit, wohin du willst. Vor Schreck hat er glatt das falsche Pedal erwischt und mir blieb die Luft weg. Na und, den 100er hätten wir gut gebrauchen können. Schönen Dank auch, heute für mich 100 und morgen du für 50. Das macht sie so lange, bis sie uns schnappen. Da hilft der beste Plan nichts. Hochzeit, frisch vermählte, Krüppelgatte. Der Arsch ist bemoost, Prost. Gib so viel, wie du kannst und der ganze Müll. Laientheater. Sie ist keine Laie, sie ist Profi. Diese Schlampe? Wie? Ich hab die aus dem Kindertheater besorgt. Die spielt da die, wie heißt das gleich? Na, die Bart? Nein, die Schwanz? Nein, die Hosenrollen, so heißt das. Aber wie heißt das nochmal bei Kindern? Ganz einfach, Transvestit. Nein, nicht Transvestit. Päderast heißt das. Im Kindertheater? Ja, ganz besonders da. Und sowas spielt die? Genau. Die spielt die Jungs. Glaub's mir, ich hab's selbst gesehen. Carlsson vom Dach. Ich trau meinen Augen nicht. Carlsson tritt auf im Niki und wackelt mit seinen Titten. Weil Carlsson trägt doch im Leben auch kein BH. Ach, denke ich, so einer ist also Carlsson. Seitdem gehe ich jede Woche ins Kindertheater. Piepshow für einen halben Preis. Du bist ja pervers. Die Mutter, der Titten-Carlsson aus dem Kindertheater, taucht wieder aus dem Dickicht auf. In der einen Hand eine Flasche Spezialcocktail, in der anderen einen Teller mit geschnittenen Importtomaten und einer dicken Schicht Mayonnaise darüber. Ich hab den Salat mit Spiritus gestreckt. Da schmecken die Tomaten wenigstens nach was. Sag ich doch, klasse. Und ihr faselt was von Laienspiel. Die ist genial, die Tante. Achtung, ein Auto. Also los, Kampfaufstellung. Der Bräutigam sackt in den Rollstuhl. Und auf den Gesichtern der anderen legt sich der Ausdruck einer feiertäglichen Sauferei. Die Zeugin stöckelt los, wie ein Storch auf Stelzen. Als wäre diese löchrige Landstraße der Strich von Rio. Der Plan der Pläne besteht nämlich darin, die vorbeifahrenden Autos zu einer Vollbremsung und die Insassen zum Aussteigen zu nötigen, um sie dann unmissverständlich zum Ort der allgemeinen Abfüllung zu dirigieren. Die anderen verharren derweil in Lauerstellung und grinsen hinterhältig wie Straßenköter. Doch statt der ersehnten Vollbremsung hört man das Röhren eines vorbeirasenden Autos und das entsetzte Aufkreischen der Komplizen. Der Bräutigam schießt aus seinem Rollstuhl. Auch Braut, Zeuge und Mutter ist klar geworden, jetzt ist es passiert. Drastische Verletzung der Straßenverkehrsordnung mit Todesfolge, samt obligatorischer Fahrerflucht. Das Leben, liebe Kassenpatienten, ist auch so weit weg vom Schuss kein Kinderspiel. Aber da kommt die Zeugin auf die Wiese getrippelt, vollgespritzt mit Straßendreck. Eben sah sie noch aus wie die Venus von Krasnojarsk. Jetzt hängt ihr Kleid an ihr herunter, wie das Gefieder einer Drossel in der Mauser, die den Flug nach Süden verpasst hat. Weitergefahren, der Arsch. Heul nicht rum. Trink was. Hau ab! Sie stößt die Mutter von sich und wischt weinend mit ihren verdreckten Fingern im Gesicht herum. Komm, ich gieß dir was auf die Hände. Zum Entsetzen der anderen verwendet sie dafür den guten Wodka. Stopp! Nicht so viel. Ist noch Salat da? Auf das Brautpaar. Just in diesem Augenblick betritt ein Polizist die Wiese. Der Bräutigam wirft sich schnell ins Gras und kriecht den Behinderten mimend zu seinem Rollstuhl. Alle anderen stehen in auffälliger Art dürftig rum. Da sie noch nicht wissen, wen sie darzustellen haben, sich selbst, die Hochzeit oder ganz was anderes. Die Berufsschauspielerin löst sich als Erste aus der Erstarrung, nimmt einen Schluck aus der Flasche und brüllt: Warum? Warum ist der Wodka so bitter, hä, Kinder? Der Polizist konfisziert routiniert den Cocktail, schüttelt ihn, prüft mit einem Blick, der nur Polizisten dieses Außenpostens der Zivilisation eigen ist, die Qualität des Getränks und setzt die Flasche an. Dabei wandert sein Blick von einem zum anderen, bis er beim Bräutigam hängen bleibt, der es schon bis zu seinem Rollstuhl geschafft hat. Der spürt den Blick des Gesetzes in seinem Rücken und zieht die Nummer ab, die man hierzulande als Afghanistan-Veteran quält sich in seinen sowjetischen Rollstuhl kennt. Nachdem der Polizist die Flasche erfolgreich ausgetrunken hat, beginnt er ein dezentes Gespräch. Ja, tatsächlich. bitter. Warum aber ist der Wodka so bitter, Kinder? Bitter, bitter, bitter. Allen, die sich fragen, was diesen vernarbten Kehlen den Wodka bitter erscheinen lässt, sei gesagt, dass es sich hierbei um einen in dieser Gegend üblichen Brauch handelt, der auf das geschrieene Bitter einen Zungenkuss des Brautpaares folgen lässt, auf den wiederum angestoßen wird. Und so weiter. Der Bräutigam gibt nun seinen Kampf mit dem Rollstuhl auf, stößt ihn weg und kriecht wie eine Ringelnatter übertrieben unterwürfig auf die Braut zu. Die Braut begreift, dass sie jetzt alles geben muss. Was machst du denn da, Liebster? Ich kann doch auch zu dir kriechen. Ach nein, was für ein schönes Paar. Was für ein schönes Paar. Na, tun wir uns schon lange Vergnügen. Was denken Sie denn? Wir sind Stante Peters vom Standesamt zur Kranzniederlegung gekommen. Und? Haben wir das gemacht? Kranz niedergelegt? Na? Haben wir. Und? Warum tun wir uns immer noch hier rumtreiben? Das ist gerade mal eine Sekunde her. Nein, eine halbe. Wir legen die Grenze ab und da ist auch schon ein Ordnungshüter zur Stelle. Wollen Sie vielleicht etwas Salat? In der Natur, da schmeckt's einfach besser. Das kommt von der frischen Luft. Der Polizist nimmt der Mutter den Teller aus der Hand und schlürft den Salat, da es weder Löffel noch Gabel gibt, mit dem Mund. Denn mit den Händen zu essen hält er für kulturlos. Dann nimmt er sein Gesicht aus dem Teller, sieht angespannt, aber warmherzig in die Runde, befördert noch zwei Tomatenscheiben aus dem Gaumenraum in den Schlund und lacht. Nein, doch, wenn die sich nicht so echt geknutscht hätten, ja, hätte ich sie auf keinen Fall geglaubt, dass sie hier eine Hochzeit abhalten tun. Kraft meines Amtes und des mir verliehenen Grenzreviers gratuliere ich und befehle gleichzeitig, unverzüglich mit dem ehelichen Gemeinwesen zu beginnen. Und wenn Sie mir ja eine persönliche Vermerkung gestatten, so wünsche ich Kinder noch und noch. Danke, vielen Dank. Riesen Dank. Vielen Dank, ja. Dieses Kraftfahrzeug, ja, gehört Sie das? Ja, und? Und der Führer dieses Kraftfahrzeugs tut sich in einem nicht angetrunkenen Zustand befinden? Gibt keinen Führer, wir sind alle betrunken. Das ist gut so. Das Führen von Kraftfahrzeugen ist vom Staat unter Alkoholeinfluss verboten worden. Allein heute, ja, hatte ich 4 Unfälle in meinem Revier. Ein Stück die Straße hoch, nichts wie Leichen. Besaufen sich nach Strich und Faden und tun dann verantwortungslos ein Kraftfahrzeug führen. Weit und breit keine Kneipe. Obwohl, ein Stück die Straße runter, mag sein, da gibt's so einen Imbiss. Der Polizist verlässt den Schauplatz. Alle atmen tief durch. Doch dann kann es die Mutter wieder einmal nicht lassen. Ey, und wo bleibt das Hochzeitsgeschenk? Die jungen Leute müssen sich doch was in die Wohnung stellen. Gib so viel du kannst. Sehr langsam, als ob er gerade erst aus der Tiefe des Universums zurückkehrt, holt der Polizist etwas aus seiner Hosentasche und hält es dem Bräutigam unter die Nase. Dabei ist er sehr verlegen. Das sind Manschettenknöpfe. Ich bin noch nicht mal da bei dem Unfall. Da ist schon alles weg, zapp, zapp. Gerade mal ein paar Manschettenknöpfe haben sie mir gelassen. Unter die Toten war ein Ehepaar. Also Schluss jetzt nochmal und so weiter. Der Polizist geht. Aus irgendeinem Grund ist er sehr traurig. Der Kelch ist noch einmal an ihm vorübergegangen. Doch da tauchen aus der Tiefe des Walds 3 verwahrloste Nomadenkinder auf. So wie sie die Hochzeitsgesellschaft bemerken, beginnen ihre Augen zu glühen. Nicht zu verwechseln mit dem Leuchten mitteleuropäischer Kinderaugen angesichts eines Weihnachtsbaums. Eher mit dem kalten Licht von Suchscheinwerfern. Ihre Bettelei begleiten sie mit dem Absingen eines russischen Estradenliedchens. Und verpisst euch! Los, haut ab! Macht, dass ihr wegkommt! Verpisst euch! Ihr sollt abhauen! Haut noch ab! Schau mal, dass ihr wegkommt! Die Kinder verziehen sich dahin, woher sie gekommen sind. In der Ferne ist ein Auto zu hören. So, los jetzt, Kampfaufstellung. Die 5 müssen nun entscheiden, nach welchen ihrer Pläne vorzugehen ist. Nach dem Vaterländischen sollte es sich um eine einheimische Automarke handeln oder im Falle eines Chevy nach dem europäischen Weltplan, der in bescheidener Untertreibung Szenario genannt wird. Ein Chevy. Und wehe, du bremst nicht. Die Zeugin hat schon den Stelzenstorchengang eingelegt, doch die Braut hält sie zurück. soll das? Wenn er die Schlampe sieht, gibt er erst recht Vollgas. Lass mich das machen. Ohne die ohnehin bedeutungslose Antwort der Kollegin abzuwarten, trippelt sie zur Straßenmitte. Hochspannung bei den anderen. Das Quietschen bremsender Reifen. Aufatmen. Stille. Stelzenstorch hegt unanständige, das Unternehmen gefährdende Gedanken. Die Braut erscheint mit einem sanft lächelnden Stirnacken, dem beim Anblick der Bande das Babylächeln aus dem Gesicht fällt. Was hast du mir denn da vorgelabert? Das ist doch eine regelrechte Volksversammlung. Was soll denn das Ganze? Na, meine Hochzeit, Kassik. Was hast du denn gedacht? Hochzeit? Wieso? So ist das Leben hinein, junger Mann, das Erdenleben eben. Du gehst mit einem Mädchen in die Büsche und dort ist gerade ihre Hochzeit. Und dann kommst du wieder raus aus den Büschen und es ist möglich, dass dich in deinem Chevy schon die Erzengel erwarten. So ist das Leben. Was denn? Nicht mal blasen? Der Erzengel wird dir persönlich einblasen. Irgendwann. Es kommt alles ins Lot. Aber heute... Jetzt ist erstmal Hochzeit. Aber da Sie nun schon mal hier sind, bitte ich doch sehr. Ja, bitte. Trinken Sie auf das Wohl des Brautpaars. Auch sagen Sie jetzt nicht nein. Mama, wo bleiben Sie denn mit dem Schnaps? Diesmal stimmt alles. Die Mutter hält dem Neuen die Tomaten in Spiritus unter die Nase und reicht ihm einen Becher Spezialcocktail. Die Braut rückt ihren Invaliden zurecht und vergisst nicht, Kassigs Stirnacken mit unmissverständlichen Blicken zu bedenken, die Folgendes ausdrücken sollen. Ein Krüppel ist nur ein Krüppel. Und das Gebüsch ist nicht weit. Kassigs sogenanntes Kleinhirn gerät in starke Bewegung. Nacheinander blinken in seinen Augen Kaskaden von Leuchtdioden auf, wie wir sie von amerikanischen Messinstrumenten kennen. Aha. Hochzeit. Aha. Relax. Die letztere Erkenntnis verdankt Kassig seinem modernen Arbeitsplatz als Manager eines Konzerns für Haushaltschemie. Prosaisch ausgedrückt fährt er Waschmittel aus. Er nimmt der Mutter den Plastebecher aus der Hand, stößt ihn dankbar in den Himmel und bringt seinen Trinkspruch zum Vortrag. Na dann. Alle atmen erleichtert auf, als Kassig sich die erste Ladung hinter die Binde gegossen hat. Die Mutter spült ihre Aufregung mit Wodka aus der Privatflasche runter. Kommt es euch nicht bitter vor? Küsst euch, dann macht das Trinken wieder Spaß. Sie füllt Kassigs Becher und ihren Wodka-Pegel auf. Es geht alles seinen Gang. Auf der Straße hält ein Kleinbus irgendeines Reiseunternehmens. In die Idylle ergießt sich eine Gruppe von Ausländern. Angeführt von einer Reiseleiterin, fotografieren sie sich mit dem Denkmal, das Denkmal allein oder sich selbst allein. Und sie staunen ergriffen, als sie in den automatisch fokussierten Suchern ihrer Kameras die Hochzeitsgesellschaft erblicken. Echtes russisches Brauchtum. Sie sind begeistert. Auch unter den Schädeldecken der Hochzeitsvögel kriecht Strom und die intakt gebliebenen Nervenzellen signalisieren Devisen, Devisen, Devisen. Nur die Tigerduse schweift ab. Ihr kommt, warum auch immer, der Gedanke, dass die Reiseleiterin ihre Unterstützung braucht. Und so begleitet sie alle Ausführungen ihrer Kollegin mit den gestischen und mimischen Mitteln der Biotechnik Meyerholz, um den ausländischen Freunden ein komplexeres Verständnis der geografischen, ethnischen, demoskopischen, sozialen und kulturellen Besonderheiten dieser Einöde zu ermöglichen. Meine Damen, meine Herren, wir befinden uns hier direkt an der Grenze zwischen Europa und Asien. Sie sehen vor sich eine Stele, die das auf unmissverständliche Weise ausdrückt. Die Mutter umarmt das Elefantenfuß-Atomrakete-Monument, küsst den kalten Marmor und flirtet dabei augenklappernd mit den ausländischen Freunden. Kassig trinkt und applaudiert. Die Reiseführerin, die in ihrem Beruf schon allerlei durchgemacht hat, setzt unbeirrt ihren Vortrag fort. Und was machen Ausländer bei solchen Gelegenheiten? Sie fotografieren. Und fotografieren. Auf der einen Seite der Säule sehen wir Asien. Die Mutter hockt sich auf der Seite ins Gras, auf der das unermessliche Asien beginnt, zieht ihre Augen zu Schlitzen und murmelt Ching, Ching, was ihrer Meinung nach Asien am besten charakterisiert. Du willst kaufen Zigaretten, Marlboro? Auf der anderen Seite sehen wir Europa. Auf der europäischen Seite ahmt sie das Anzünden und Rauchen einer Zigarette nach, lässt unsichtbaren Rauch aufsteigen, hustet laut und stöckelt hüftschwingend vor den Ausländern auf und ab. How do you do? Ich geb alles, Geld gibst du. Sie haben jetzt die einmalige Möglichkeit, ohne Aufpreis mit einem Bein in Asien und mit dem anderen in Europa zu stehen. Ausländer sind grundsätzlich nicht auf den Kopf gefallen. Sie haben kein Problem damit, den freien Tanz der Kinderdarstellerin als ethischen Kommentar zu den Insider-Tipps ihrer Reiseführerin zu entschlüsseln. Und jetzt geht Titten Carlsson, wie der Zeuge die Darstellerin in der Rolle der Mutter immer wieder gern nennt, ohne mit der Wimper zu zucken, in den Spagat. In Russland kann das jeder. Applaus, Applaus. Bravo! Bravo! Bravissimo! Bravo! Für jeden Gruppentouristen ist es ein erhebendes Gefühl, freundlichen Kontakt mit den Eingeborenen herzustellen. Und das ist der Moment, auf den andererseits auch die Eingeborenen scharf sind. Und wie gesagt, Ausländer sind nicht auf den Kopf gefallen. Großzügig verteilen sie ihre Telefonmünzen, indem sie das Kleingeld begeistert in die Luft werfen. Oui, oui. Was soll denn Sex? Also, die wollen Sex? Ja, was macht das denn für einen Unterschied? Schick das Geld ein und mach deinen Diener. Thank you. Thank you, liebe Freunde. Davor euch unsere Hochzeit. Hochzeit? Hochzeit? Jetzt sind die Ausländer verblüfft. Im richtigen Europa käme kein Mensch auf den Gedanken, zu einer fremden Hochzeit eigenes Geld zu tragen. War denn dieser ganze Zirkus etwa echt? Natürlich war das Zirkus. Oi, Zirkus, was denn sonst? Zirkus, es war Zirkus, meine Herrschaften. Es war ein so guter, ein so hervorragender Zirkus. Hier, der Trapezkünstler, der Flieger und wie er geflogen ist. Und wie er geflogen ist. Kassik hat es selbst gesehen. Yes. Gut betankt läuft Kassik wie ein hierzulande bekannter Zweitakt-Ottomotor. Er pfeift bedeutungsvoll und ahmt den Flug des Akrobaten nach. Ein Salto, noch ein Salto. Er greift nach der Stange, rutscht ab und plumpst in die Arena aus der höchsten, der allerhöchsten Zirkuskuppel, die es jemals gab. Kassik stellt den Sturz dar. Die Reiseleiterin übersetzt und einer der Ausländer vergießt eine Träne. Er hier. Der da, vor Ihnen, Herrschaften, das ist der Akrobat. Sie zeigt mit der ausgestreckten Hand auf den Bräutigam und die Reisegruppe applaudiert. Wo es Geld regnet, wollen sich auch die Nomadenkinder unterstellen. Oh nee, oh, nicht die schon wieder, oh. Titten Carlsson tritt den kleinen Konkurrenten um das ausländische Kleingeld kräftig in die Hintern. Einen nach dem anderen gezielt und gekonnt, ohne dabei ihre positive Einstellung aufzugeben. Ach, sehen Sie sich doch bloß diese lieben kleinen Anherrschaften. Sehen Sie doch nur in diese hellen Gesichterchen. Sie singen Liedchen und machen sich vom Acker. Aber unser Brautpaar, Herrschaften, wird niemals, niemals Kinder kriegen, weil damals in der Zirkusarena bei dieser verhängnisvollen Vorstellung verlor unser Bräutigam nicht nur seine Beine, nein, sondern auch... Mama. Sondern auch die Eier. Mama. Yes. Diese wunderbaren jungen Menschen können keine Kinder mehr kriegen. Nichtsdestotrotz vermählen sie sich und das... Obwohl die Braut sehr gut weiß, dass sich ihre Brüste niemals mit Muttermilch füllen werden. Verzeihen, Töchterchen. Verzeihen Sie, gute Leute. Ich habe die alte Pfandleierin nebst ihrer Schwester ermordet. Mit einem Beil habe ich sie erledigt. Und jetzt sühne ich! Musik. Die Reiseleiterin stockt bei der Kurzdarstellung des Werkes Dostojewskis. Wie soll der Mensch leben, wenn er mit einem Fuß in Europa und mit dem anderen in Asien steht? Wie? Wohin gehören denn dann seine Eier? Weder dahin noch dorthin und sein Gehirn und das andere. Das ist unser Leben. Wo gehören wir hin? In Europa will man uns nicht und nach Asien passen unsere Fressen nicht. Zum Beispiel die Augen. Wir sind was Eigenes. Das hier ist eine Sonderzone. Hier kommst du zwar rein, aber du kommst nicht wieder raus. Hier gibt es nicht mal Zeit. Zum Beispiel, wie spät ist es jetzt? What time is it? Die Ausländer sehen auf ihre Uhren. Sie staunen. Sie halten sich die Uhren ans Ohr. Sie schütteln ihre Handgelenke. Nein, nein, nein, 8 bis 10 Mal. Nein, bei niemandem geht die Uhr. Weiß der Teufel, woran das liegt? Am Magnetismus? Am Uran im Boden? Vielleicht ist es auch einfach nur Gottes Plan. Stille. Sehen Sie? Stille. Alle Ausländer sehen sie an. Manche nur erstaunt. Manche mit der blanken Angst in den Augen. Was glotzt ihr so, ihr Gesocks? Ihr kommt hier an mit euren englischen Schuhen und trampelt in unser russisches Gras. Wir werden euch schon in die Suppe pissen. Heute haben wir zwar noch den Kapitalismus, aber morgen werden wir euch schon die Rüben abschrauben. Iljuschka, hört ihr ihn? Hört ihr? Alle hören angestrengt in die Gegend, als ob wirklich irgendwo ein Auerhahn schlägt. Der westliche Ausländer hat einen angeborenen Respekt vor jeder Art von Rübe abschrauben. Das ist Ilja Muromets, der von seinem Ofen aufsteht und bald wird er sein Zauberschwert ausgraben und euch alle eure eigene Scheiße fressen lassen. Ja, ja, sie ist schwer geschlagen, ist sie. Kann sich einfach nicht damit abfinden, dass sie keine Enkel haben wird. Die Gruppe der Ausländer lacht kollektiv und gutmütig. Kein Wunder. Not so Regen auf, Mom. Wächst bei Sie no artificial Befruchtigung? Was? Oh, man can take in die Hand Sperma von anybody. Luxusklasse. You understand? No bullshit. 9 months later, sie kriegt wonderful baby. And you, I'm an uncle too. Du bist ein guter Mensch. Großen vaterländischen Dank, aber Sie wissen doch sicher, das kostet bei uns very, very teuer. Es würde überhaupt nicht stören, wenn wir mehr Money hätten. Also ihr ein Foto zum Andenken, wir Money für Sperma. Oh yes, of course. Abwägend zwischen Spender- und Shareholder-Mentalität beteiligt er sich mit $1. Kredite, Kredite, alle geben uns Kredite und später wollen sie 3-mal so viel zurück. What? Alles in Ordnung. Die Enkel werden zurückzahlen in 200-300 Jahre. All right? All right, all right. Wollen wir denn kein Trinken, oder? Herrschaften, Mama? Die Gurgeln stauben mir schon. Selbstverständlich. Trinken wir. Wir brauchen Gläser her. Das Schnipsen des Zeigefingers an die Gurgel muss inzwischen weltweit nicht übersetzt werden. Ohne die Reiseleiterin abzuwarten, holen alle Ausländer Plastebecher aus ihren Taschen und wischen sie mit Papiertaschentüchern aus. Die Mutter eilt ins Dickicht, holt den Kanister mit dem Spiritus hervor und kippt in die Becher der Ausländer das hochprozentige Hochzeitsgetränk. Wo ist der Imbiss? Mama, ist noch Salat da? Kasik hat alles aufgefressen. Ab heute heißt du für mich Pinochet. Du beschimpfst sie und sie geben dir noch Geld. Nur du, Kasik. Du hast dem Brautpaar nichts gegeben. Und du nennst dich auch noch Brautwerber. Wenn dieser stiernackige Klotz könnte, würde er vor Scham in der Erde versinken. Ausgerechnet er drückt sich um ein Geschenk. Und das, obwohl er über ein regelmäßiges Einkommen verfügt. Von all den Gästen dieser Hochzeit ist er der Einzige, der nichts für das Wohlergehen des Brautpaars abgedrückt hat. Und so beschließt er, etwas zu tun. Er reißt einem der Ausländer die Polaroid aus der Hand und richtet sie auf die Zeugin. Schieb deinen Rock hoch. Was? Also nimmt er die Sache selbst in die Hand, reißt ihr den Rock runter und fotografiert wie ein echter Paparazzo die dreckbespritzten nackten Beine des Mädchens. Von einem anderen Ausländer greift er sich einen Plastikbecher und verschwindet mit Foto und Plastikbecher im Dickicht. Niemand versteht ihn. Aber es gibt sich auch niemand Mühe. Betrunken und fröhlich machen alle Erinnerungsfotos vom armen Invaliden und der süßen Braut. Nehmt noch von dem Obst. Verdirb ihr nicht allen das Fest, blöde Sau. Mach ein freundliches Gesicht und sammel das Geld ein. Und ansonsten halt die Fresse. Was ist los? Sag mal, wozu brauchst du das Geld? Ich brauche ein Handy, klar, Mann? Prima. Aber verstehst du, wenn du jetzt nicht sofort das Maul hältst, gehen wir alle zusammen hoch. Und im Knast nehmen sie dir sowieso wieder. Solche Kundschaft und du? Ich hasse deine Kundschaft. Sie haben mir in die Seele gespuckt, verstehst du? Wer? Dieses Ausländergesocks. Was haben sie dir denn getan? Getan ist gut. Die da etwa? Die da etwa benehmen sich wie vor einer Andenkenfotobude in Casablanca. Einer schmeißt den Bräutigam aus dem Rollstuhl, um sich selbst darin fotografieren zu lassen. Ein anderer klaut der Braut den Schleier aus dem gleichen Grund. Und wie eine Reisegruppe so ist, was einer angefangen hat, muss der Nächste nachmachen. Meinst du die da etwa? Die da nicht, die anderen. Welche anderen? Hast du denn überhaupt schon mal Ausländer gesehen? Hab ich. Ach, wo denn? Wir sollten zum Gastspiel nach Deutschland. Alle anderen haben sie mitgenommen, mich nicht. Ich habe nachgefragt, ich habe bei Walker nachgefragt. Ich frage, warum nehmt ihr mich nicht mit? Und die sagt mir, sie nehmen nur die mit, die mit dem Regisseur geschlafen haben. Tja, so ist das. Warum hast du rumgezickt? Hättest mit ihm schlafen sollen. Hör weiter. Ich komme in sein Büro, bringe sogar ein Kissen mit und sage, Vova Geradovic, wollen wir nicht für 1-2 Stunden ein Nickerchen machen? Und dann nehmen sie mich mit nach Deutschland. Was quatscht ihr da für einen Müll? Haltet bitte eure fusseligen Mäuler. Verstanden? Verstanden. Verzeiht, ihr Lieben. Wir betrügen euch. Der Tittenfan muss seinem Idol den Mund zuhalten. Mama, niemand betrügt hier irgendjemanden, Mama. Wir ziehen hier eine Show ab. Und die bezahlen dafür Eintritt. Die Typen, begreift das doch mal, haben die Show nötig. Denen steht das Wasser bis zum Hals. Helft uns, gebt uns was zu essen. Es ist so furchtbar deprimierend, so aussichtslos in unserem Land. Das hilft denen weiter. Das ist unsere humanitäre Hilfe gegen Barzahlung, versteht sich. Titten Carlsson sieht starr durch ihren größten Fan hindurch. Sie hat für sich zu klären, dass man mit einem Mann, mit dem man schläft, gar nicht schläft. In ihrer Erinnerung zählt sie alle Männer durch und weiß, sie hat noch nie mit einem Mann geschlafen. Da treten zwei Männer aus dem Wald. Zweibeinige Zuchtbullen, genannt Bozza und Ponek. An der Hand führen sie drei Kinder nomadischer Herkunft. Wie die beiden Zampanos die Kinder an den kleinen dreckigen Händchen halten, das sieht aus der Entfernung direkt anrührend aus. Das martialische Knarzen ihrer Lederkleidung lässt aber eher die Vermutung zu, dass sie die Herren dieses Territoriums sind. Mit einem Wort, die Kinder haben ihre Arbeitgeber zur Hilfe gerufen, weil eine andere Bande sie von diesem einträglichen Ort vertrieben hat. Die da? Ja, die da. Du Ausländer? Nein, nein, Ausländer sind die da. Sie sind gewissermaßen unsere Gäste. Lass das schmatzen! Was bist denn du für ein Arschgesicht? Gibt's irgendein Problem, Männer? Was bist denn du für ein ausgekotzter Knochen? Hältst du uns für blöde? Wickst ihr ja etwa jeden Tag diesen Hochzeitsscheiß? Das ist unser Platz, ihr Pisser. Ach so, ja, die Kinder, verstehe, alles klar. Was ist dir klar, Hungerleider? Was hast du kapiert? Jetzt seid ihr ins Knie gefickt, das verstehst du doch. Niemand ist hier ins Knie gefickt, leider. Wieso? Weil der Kerl im Rollstuhl keinen mehr hochkriegt. Wir können nur noch künstlich ins Knie gefickt werden. Na dann, Bozza, knallen wir sie ab. Die Mutter nimmt seelenruhig einen letzten Schluck aus der Flasche. Zeuge und Zeugin erblassen etwas. Bozza zieht seine Knarre. Und die da? Vielleicht sind die wirklich im Port. Das haben wir gleich raus. Alle Ausländer werfen sich sofort zu Boden. Die Russen bleiben aufrecht stehen, weil der Russe weiß, dass er getroffen wird, ob er steht oder liegt. Warum dann noch hinschmeißen? Noch glaubt der Europäer, an seinem Überleben persönlich mitwirken zu können. Also hat er sich einen pavlovschen Reflex anerzogen. Schuss hören, auf die Erde werfen, Hände schützend über den Kopf halten. Tatsächlich Import. Die Kinder filzen Zeugen und Mutter, bringen zerknüllte Geldscheine ans Tageslicht und geben sie ihren Beschützern. Hey, Bootsmann, warum bist du so harsch? Du kannst auf deinem Schiff rumbefehlen, aber hier ist Festland. Mach's mit deiner Mutter. Trink es, gib was dazu und verpiss dich. Nimm deine Kollegen mit. Ponik hält den Lauf seiner Kanone an die Schläfe der Mutter und drückt ab. Wie er es gelernt hat, nämlich ohne nachzudenken. Die Russen schütteln die Köpfe und die Ausländer graben sich in den Boden. Die Kinder holen Plastetüten mit acetonhaltigem Klebstoff raus und schnüffeln. Das tun sie in Konfliktfällen schon, solange sie denken können. Ein unterbewusster Versuch, die Kindheit vor dem Eintritt in das Erwachsensein zu bewahren. Zudem nur die in diesem Grenzgebiet lebende Spezies des im Allgemeinen grundsätzlich heroischen russischen Menschen fähig ist. Die Mutter riss im Moment des Schusses gewissermaßen zeitgleich mit der sich aus der Pistole lösenden Kugel und auf unnachahmlich russischer Art noch einen Hauch schneller als diese die Hände nach oben und fing die Kugel auf. Nun sieht sie auf ihre verbrannten Hände und ist leicht verärgert. Sie beweist damit allen und vor allem allen Botziks und Poniks dieser Welt, dass ihre erhöhte Schmerztoleranz Folge einer hypothalamischen Dysfunktion ist. Die linke und die rechte Hirnhälfte reagieren unabhängig voneinander. Das ganzheitliche Bild von der Welt zerfällt. Ach, du Ochsenfresse! Wer soll euch denn jetzt noch Schnaps eingießen? Und ich muss außerdem heute noch Geschirr spülen. Poniks linkes Auge beginnt wild zu zucken. Er lässt die Pistole fallen. Der Bräutigam springt aus seinem Rollstuhl, um sie sich zu greifen. Auf halbem Weg hält ihn aber Butzas Kommando auf. Stehen bleiben, alle stehen bleiben. Die ausländischen Gäste kommen dieser Aufforderung gern nach. Deckung, alle hinlegen. Die Ausländer werfen sich wieder auf die Erde. Die Kinder lachen, Aceton gestärkt. Für sie hat sich die Festwiese in einen Zirkus verwandelt, mit Clowns, Giraffen und dressierten Bären. Kinder sind nun mal Kinder. Es ist nichts passiert, ruhig, hör zu. Es ist alles normal. Wie hast du es geschafft, aufzustehen? Wieso kannst du laufen? Ich stehe, guck mal. Ich kann stehen. Und jetzt beginnt für die immer noch schnüffelnden Nomadenkinder die Sensationsnummer der Zirkusvorstellung. Eine echte Hochzeitsgesellschaft betritt den Schauplatz. Kann man ihnen verdenken, der Tradition zuliebe einen Kranz mit der Aufschrift Glaube, Liebe, Hoffnung am Grenzstein Europa-Asien niederzulegen? Um der Opfer von Unterdrückung und Krieg zu gedenken und nebenbei noch die Sauferei an der frischen Luft fortzusetzen. Ponik ist immer noch mit der Beruhigung seines linken Auges beschäftigt. Er bekommt es einfach nicht unter Kontrolle. Und die Ausländer liegen immer noch im Gras. Die echte Mutter aus der echten Hochzeitsgesellschaft geht auf einen der Killer zu. Und sie wirft sich Bulle Bozza um den Hals und knutscht ihn ab. Der falsche Bräutigam nutzt den günstigen Moment, wirft sich wie ein Panther auf die beiden und reißt sie zu Boden. Der echte Bräutigam tritt wie verrückt auf die drei sich am Boden wälzenden Körper ein. Du, lass meine Mutter in Ruhe, ja? Fick deine eigene! Natürlich tritt er viel öfter auf seine Mutter ein als auf irgendjemand anderen. In ihrem Ehrgeiz gepackt halten die falschen Zeugen den echten Bräutigam von hinten fest. Du bist doch total durch den Wind. Jetzt greifen die echten Zeugen in das Geschehen ein, werfen sich auf die falschen und befördern sie in kühnem Schwung auf das satte Grün des Schauplatzes. Aus der Tiefe des Spielfeldes greift nun auch die echte Braut ein, wird aber von der falschen gehindert, die sich von hinten heranschleicht und sie würgt. Die echte Braut röchelt, schnappt nach Luft und die Kinder applaudieren. Die Mutter wendet sich freundlich dem Pistolenhelden Ponik zu, der immer noch unter Schock mit dem einen Auge zwinkert und dem anderen panisch auf das Schauspiel glotzt. Hör mal, Ochsenarsch. Kannst du mir mal sagen, warum das heißt, mit einem Mann schlafen? Bei mir ist nie ein Mann zum Schlafen gekommen. Es war mal rucki-zucki und tschüss. Schau mal, bei uns im Kindertheater, in der Dekoration, während die Vorstellung läuft oder auf der Probe, da darfst du gar nicht schlafen. Langsam sind im Menschenknäuel wieder einzelne Gestalten auszumachen. Einer greift nach einer im Gras liegenden Flasche, wischt sich das Blut am Jackenärmel ab, trinkt aus der Flasche und gibt sie einem anderen weiter. Wieder das bekannte Ritual. Mutigere befummeln sich bereits. Die Ausländer stehen auf und machen das, was sie am besten können. Sie knipsen, um The Real Russian Wedding in ihrer herrlichen Unübersichtlichkeit, des jeder mit jedem und einer mit allem und der großen allumfassenden Verbrüderung für die Ewigkeit auf Zelluloid zu bannen. Das hier ist Russland. Was machen Sie denn hier bei denen? Dank dir, Bruder, du hast mir richtig Spaß gemacht. Ich bin gewissermaßen Immigrant. War schon Jahre her. Na, es war so. Ich habe mit Freunden den Revolutionstag gefeiert. Bis zum Stehkragen war ich abgefüllt und dann habe ich, naja, zwei Leute abgestochen. Am gleichen Tag bin ich noch in die Botschaft und stelle Antrag auf, politisches Asyl. Naja, ein Visum, einen Reisepass habe ich gleich bekommen. Dann ein Interview in der Zeitung gegeben und, bevor man nach mir fandet, ab ins Flugzeug. Aus dem liebestollen Knäuel heraus kriecht mit klaffendem Schädel Bozza, dem irgendeiner aus lauter Liebe 2 bis 3 Flaschen auf den Kopf zerschlagen hat. Die Mutter hat Ponik die Sache mit dem Schuss inzwischen verziehen. Dein Bootsmann ist sturzbesoffen. Lass uns auch einen nehmen. Sie stemmt den Kanister mit dem Brennspiritus und nimmt einen Hieb und reicht ihn weiter an Ponik. Der setzt ihn auch an und trinkt, ohne den Blick von der Mutter zu lassen. Meine Hand brennt. Schämst du dich nicht? Lass nur. Trink ruhig. Ich bin nicht nachtragend. Sie setzt sich auf und summt irgendein Volkslied vor sich hin. Ponik trinkt den Kanister leer. Scheiße. Das ganze Geld haben wir uns abkassieren lassen. Na, wenigstens sind wir noch am Leben. Die Mutter summt weiter ihr Lied. Lass uns abhauen, bevor die anderen sich wieder eingekriegt haben. Genau in diesem Moment gruppieren sich die Ausländer um den von der Schwere des Geldverlusts gezeichneten Zeugen und fotografieren ihn erfreut. Scheiße, wovon haben wir gerade gesprochen? Ah, ja. Also, ich war voller Sehnsucht nach der Heimat. Jahrelang habe ich die Kröten zusammengespart, um hierher kommen zu können, mich mal wieder umzusehen. Und was sehe ich? Scheiße, Scheiße, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Die gleiche Scheiße wie überall. Und jetzt? Das Blut kocht, die Hände zittern. Das ist doch geil. Fick dich. Danke, danke, Bruder. Das ist für dich. Du hast es dir verdient, redlich verdient. Ich habe schon gedacht, ich werde meine Heimat nie wiedersehen. Mein Russland. Danke. Er steckt dem Zeugen einen 100-Dollar-Schein zu und weint. Und auch die anderen stecken dem Zeugen Geldscheine zu, wenn auch von etwas geringerem Wert. Und alle klopfen dem Zeugen auf die Schulter. Aber da war noch was. Nein, da war noch wer. Richtig, Stirnacken-Kassik. Rechtzeitig, bevor ihn alle vergessen haben, erscheint er aus dem Dickicht. In der Hand hält er einen Plastikbecher, gefüllt mit einer undefinierbaren Flüssigkeit. Kassik setzt sich etwas außer Atem neben die Mutter ins Gras, ängstlich bemüht, keinen Tropfen seines wertvollen Getränks zu vergießen. Die Mutter hört auf zu summen. Och, du, Kassian, wo warst du denn, alte Kaufmannsseele? Da bin ich, Mutter. Alle geben euch nur Geld, aber... Ja, Kassik, nur du nicht. Hören Sie weiter. Ich habe nachgedacht. Ihr wollt doch das ganze Geld nur für dieses... Na, du weißt schon, aus. Genau, Kassik, nur fürs du weißt schon, wollen wir es ausgeben. Ihr könnt euch das Geld sparen. Ich mache euch das, du weißt schon, zum Geschenk. Die Mutter versteht zwar nicht die Bohne, nimmt aber trotzdem den Becher. Kassik, was ist das? Regen Sie sich nicht auf. Ich bin gesund. Man kann sogar sagen, ich bin ein guter Freund der Familie, kein Fremder gewissermaßen. Was soll denn das, Kassik? Das heißt, Sie werden Enkelkinder haben mit Garantie. Seid aber vorsichtig damit, verplempert nichts. Ich habe eine Stunde daran gearbeitet. Und? Ich gehe jetzt zu den anderen, Mutter. Sie bleiben schön hier sitzen. Geben Sie dem Brautpaar das Geschenk später. Das ist doch immerhin was Intimes. Am besten, Sie geben es ihm erst zu Hause. Einverstanden? Einverstanden, Kassik. Einverstanden. Kassik nickt ihr zu, geht zur Hochzeit, ob falsche oder richtige, ist längst egal, und schließt sich der allgemeinen Orgie an. Alle trinken und tanzen nach dem wehmütigen Lied der Nomadenkinder. Nur die Mutter bleibt abseits, sitzt auf der Wiese und betrachtet Kassiks denkwürdiges Geschenk. Ein Ausländer fotografiert sie und setzt sich zu ihr. Tief sieht er ihr in die Augen. Für immer möchte er diesen ungewöhnlichen und ihm unbegreiflichen Gesichtsausdruck verinnerlichen. Wahrscheinlich denkt er in diesem Moment, das ist sie, die geheimnisvolle russische Seele. Man muss sie sich genau einprägen, um daheim davon berichten zu können. Die geheimnisvolle russische Seele zwinkert ihm zu und reicht ihm den Becher. Auf das Wohl des Brautpaares. Der Ausländer nimmt den Becher und lacht gutmütig. Europa, Asien. Europa, Asien. Hörspiel von Wladimir und Oleg Presnikov. Radiospektakel Wladimira i Olega Presnikovych. Übersetzung aus dem Russischen Werner Buß und Leonid Tumasow. Komposition Gerd Bessler. Es sprachen Erzähler Gottfried John. Hochzeitsgesellschaft Katrin Angerer, Milan Peschel, Astrid Meierfeld, Marie Gruber, Horst Lebinski. Kassik Günter Czekel. Gangster Uwe Dag Berlin, Matthias Ponier. Polizist Martin Seifert. Reiseleiterin Steffi Kühnert. In weiteren Rollen Patrice Luc Dumeroux, Andreas Erfurt, Alberto Fortuzzi, Michael Kann, Lukas Nöllemeier, Luise Nöllemeier, Istat Pantian, Marc Zack. Ton Ingeborg Kiepert und Andreas Meinetzberger. Schnitt Dagmar Schondai. Regieassistenz Beate Meyer, Regie Wolfgang Rindfleisch, Produktion Deutschlandfunk 2003, Dramaturgie Elisabeth Panknin.